Danach hast du mich fast täglich besucht, oft schon nachmittags, mit und ohne Wäschekorb. Aber immer mit der Telenovela, die mit der turbulenten Liebesgeschichte. Ehrlich gesagt, ich war anfangs richtig eifersüchtig auf den Fernseher und auch ein bisschen auf den turbulenten Liebhaber, wie du ihn immer angesehen hast, mit deinen schönen, großen, braunen Augen. Naja, ich bin dann einkaufen gegangen für das Abendessen. Das habe ich gerne gemacht, für dich, für uns. Und dann die Badewanne. Weißt du noch? Ich komme nach Hause, du sitzt nicht vor dem Fernseher. Nanu, wo steckst du denn? Du liegst in der Badewanne, die Tür ordentlich abgeschlossen. Ich kann dich nicht sehen, nur hören. Verzeihung, flötest du durch die Tür, aber ich habe... Aber klar, antworte ich, gerne. Du kannst jedoch machen, was du willst. Du bist doch zu Hause hier. In deiner Wohnung hast du ja nur eine kaputte Dusche. Da muss meine Badewanne ein Paradies für dich sein. Eva im Paradies und Adam hat in der Küche Äpfel geschält. Ich kann dir nicht sagen, wie neidisch ich auf die Badewanne war. Den Fernseher konnte ich noch mit dir teilen. Aber in der Badewanne warst du immer alleine. So nah und doch so fern. Ach ja. Wie gesagt, am Anfang habe ich wirklich gedacht, du liebst vor allem meine Wohnung, unser kleines Paradies aus Soap und Seife, aus Teletraum und Apfelschaum. Du siehst, ich werde richtig poetisch. Aber dann haben wir meine Wohnung auch verlassen. Ich wollte dir etwas bieten. Wir sind ausgegangen, ins Kino, ins Restaurant, auf Konzerte. Und unsere Ausflüge an den Baggersee und zu diesem Märchenschloss auf dem Berg. Wie gut hat dir das alles gefallen. Ja, das kannst du genießen. Wir fahren los, ich zeige dir etwas, ich lade dich ein, ich trage dich auf Händen. Immer bist du dankbar, fröhlich und begeistert. Und du lachst so herzlich über meine Witze. Du verstehst mich. Gut, meine Kollegen findest du doof, aber das macht ja nichts. Du magst das, das weiß ich. Ich bin ganz wichtig für dich. Du siehst, ich kann mir etwas denken, aber trotzdem will ich dich nun fragen. Ich will es von dir hören, aus deinem schönen Mund, von deiner zarten Hand. Also, ich meine, du musst das verstehen. Du bist jetzt schon 3 Wochen in Paris. Ich weiß, du musst alleine sein für deine Studien. Ich mache mir auch keine Sorgen. Ich habe dir ja genug Geld mitgegeben. Aber einen kleinen Brief kannst du doch schreiben. Eine kurze, klare Antwort auf meine Frage. Bitte, bitte nur einen Satz. Also, warum liebst du mich? Einfach nicht.